Zu Beginn waren in Cannes wieder alle auf den Beinen, auf High Heels und mit Schnallen in Lack und Schnürsenkeln. Der Untergrund natürlich rot. Die ersten der 19 Anwärter für die Goldenen Palmen 2015 sind inzwischen gezeigt worden. Anke Lewicke in unserem Studio in Cannes. Hat sich schon einer der Wettbewerbsfilme richtig umgehauen? Ja, heute Morgen lief der Film Lobster von dem griechischen Regisseur Yorgos Lanthimos. Und der gehört ja zu dieser aufregenden neuen griechischen Filmbewegung, die so fast surrealistische Versuchsanordnungen auf die Leinwand werfen und damit die Zustände in ihrer Heimat immer beschrieben haben. Und nun beschreibt Lanthimos eine nahe Zukunft. Wir befinden uns in einem fiktiven Land, das ist ein totalitärer Staat. Und das ist eine ganz abgefahrene Geschichte. Also man muss in diesem Land eine Beziehung haben. Wenn man diese Beziehung nicht hat, kommt man in ein Sanatorium und hat 30 Tage Zeit, einen Partner oder eine Partnerin zu finden. Wenn man das nicht erfüllt, dann wird man eben in ein Tier verwandelt und unser Held gibt das Tier Lobster vor. Ist das komisch? Das ist eher verstörend, muss ich sagen, weil es wirklich, man kann den Film schon als Kommentar auf totalitäre Ordnung nehmen. Es gibt da mittlerweile auch schon wieder eine Single-Guerilla-Bewegung, die lebt in einem Wald und die wird aber auch schon wieder ganz faschistisch angeführt. Also ich finde den Film schon einen ganz spannenden Kommentar auf so allgemeine Gesellschaftsbewegungen, die ja auch immer autoritärer werden. Aber es gibt so viele Lesarten und ich finde, der Film hat aber auch so einen ganz unerklärlichen Rest, weil man sich die ganze Zeit fragt, was tun sich eigentlich Menschen da gegenseitig an und was tut der Mensch sich selbst an? Und mit diesem Rest ist man bin ich den ganzen Tag noch beschäftigt. Und das finde ich eben ganz schön, wenn ich auf einem Festival einen Film begegne, der wirklich so viele offene Fragen auflässt, der mich auch die Welt einfach nach dem Kino so ein bisschen anders sehen lässt. Um die Grausamkeit eines totalitären Staates, nämlich Nazi-Deutschland, geht es in dem Debütfilm des Ungarn Laszlo Nemes. Eine ganz andere Art, die einen umhauen könnte. Zumindest sind ja wohl alle Kritiker ziemlich beklommen in Sauls Sohn gegangen. Ja, es ist natürlich ein Film, der die aktuelle Diskussion aufgreift. Jetzt 70 Jahre nach Kriegsende geht es ja auch wieder darum, wie kann man den Opfern gedenken? Kann man ihnen filmisch gedenken? Gibt es Bilder, die das Grauen des Holocausts darstellen können? Und da muss man natürlich immer an Claude Lanzmann, den berühmten Dokumentarfilmer, denken, der ja ein Bilderverbot ausgerufen hat, der gesagt hat, man darf nicht in die Gaskammer mit der Kamera gehen, weil man sich keine Vorstellung davon machen kann, was dort eigentlich passiert ist, weil es keine Perspektive gibt, weil es keine Überlebenden gibt. Und was dieser junge Regisseur jetzt versucht, das ist ein Mann von einem Sondereinsatzkommando und die Tonspur dieses Films behauptet eben, zu wissen, was dort passiert ist in der Gaskammer. Man hört so eine Choreografie des Schreins, des Stöhns, aber dabei kann man das, glaube ich, gar nicht choreografieren. Und auch die Geschichte ist vielleicht ein bisschen zu banalisierend. Also es geht eben um diesen Mann von dem Sondereinsatzkommando und er möchte einen toten Jungen wenigstens ordentlich nach jüdischem Ritus beerdigen. Das ist natürlich ein ehrenwertes Anliegen, wie der ganze Film, wie man eben auch sagen muss, auch eine neue Regisseursgeneration muss sich mit diesen Bildern wieder abarbeiten und es ist sicher ein ehrenwerter Versuch und man spürt auch, dass dieser Regisseur wirklich mit der Ästhetik der Darstellbarkeit gerungen hat. Und aber diese Frage, ob ihm das jetzt wirklich gelungen ist, ich glaube, die kann man gar nicht so schnell nach Verlassen des Kinos beantworten. Diese Bilder und was dort passiert ist und diese ganze Geschichte, das braucht einfach dann doch wieder einige Zeit. Jetzt fällt es fast ein bisschen schwer, in eine andere Vergangenheit zu gehen, in eine Vergangenheit, die in Japan spielt. In Hirokazu Koreedas Wettbewerbsfilm geht es wieder mal um Familie. Drei Frauen stehen diesmal im Mittelpunkt und die Frage ist, wer ist unsere kleine Schwester? Ja, ich finde, die Japaner haben ja so schön raus, immer so sehr spirituelles Kino zu machen, wo so das Kreislauf des Lebens so eine Selbstverständlichkeit hat. Und das Ganze geht hier mit der Beerdigung eines Vaters los. Da fahren die drei jungen Frauen, die Schwestern sind, hin. Und dort lernen sie auf einmal ihre Stiefschwester kennen, die wesentlich jünger ist. Und sie fordern die kleine Schwester auf, mit ihnen zu leben, weil sie einfach auch die Erinnerung an den Vater wollen, weil die kleine Schwester viel länger mit dem Vater zusammen zusammengelebt hat, andere Familienkonflikte von früher, gegenwärtige kommen mit rein. Und das Schöne an diesem Film ist, dass er so eine Harmonie der Bilder hat, die man überhaupt auch von der japanischen Kunst kennt, die so ganz selbstverständlich einfach erzählt, das Leben hat so eine Vergänglichkeit und diese Harmonie der Bilder fängt eben das Schicksal dieser vier Schwestern auf und das ist ein ruhiger, sehr schön und still erzählter Film. Lassen wir es in diesem Gespräch vielleicht dann doch mal mit einem Schmunzeln weitergehen. Woody Allen hat heute eine Pressekonferenz gegeben. I thought that it would make a good story and wrote it. We made a film out of it and now we'll see if people like it, if they enjoy it. And if they see it and they don't enjoy it, they'll tell their friends not to see it. And that will be the end of it. Woody Allen, inzwischen 79, sein außer Konkurrenz laufender Film Irrationaler Mann. Ist der Anke Lewicke genauso widersprüchlich wie seine Aussage eben, wenn die Leute den Film mögen, ist gut und wenn nicht, ist auch gut? Nö, der Film ist nicht so widersprüchlich. Das ist eben so ein typischer Woody Allen-Film. Also man ist ganz schnell in seinem intellektuellen Universum und das alter Ego spielt dieses Mal Joaquin Phoenix. Das ist so ein melancholischer Philosophieprofessor, der einen neuen Job antritt, der aber so ein bisschen mit dem Widerspruch von Theorie und Poesie hadert. Und dann gibt es noch eine junge Studentin, so eine Musterstudentin, die sich natürlich so ganz romantisch in ihrem Professor verliebt. Und dann gibt es aber auf einmal so eine verbrecherische Geschichte noch. Es gibt so einen Dostojewski-haften Plot über Schuld und Sühne. Und das ist ja ein Motiv, Verbrechen und Moral, was bei Woody Allen schon häufiger vorkommt. Dieses Mal kann er dem keine neuen Facetten abgewinnen, aber ich kann sagen, dass ich Joaquin Phoenix gerne zugeschaut habe. Er hat immer einen Flachmann dabei und er trägt sein kleines akademisches Bäuchlein wirklich mit einer unglaublichen Würde. Woody Allens letzte Filme hatten ja durchaus immer mal wieder etwas Märchenhaftes. Ein wirkliches Märchen ist heute auch erzählt worden und zwar von Matteo Garrone, der schon 2008 und 2013 immerhin den großen Preis der Jury von Cannes bekommen hat. Was zeigt er und wovon erzählt er? Naja, es ist wirklich ein richtiges Märchen. Es geht um schöne Könige, cholerische Herrscher. Es geht um alte Frauen, die wieder jung werden wollen. Und ich fand das eigentlich ein ganz schönes Motiv, weil wenn man hier auf so einem Festival ist, dann wird man ja auch immer konfrontiert mit der Vergänglichkeit der Schönheit. Man sieht Catherine Deneuve heute, man hat aber auch die Bilder von vor 40 Jahren noch in Erinnerung. Dann sieht man eben die junge Ingrid Bergmann, die hier so das Plakatmotiv ist. Und die guckt dann runter auf ihre Tochter Isabella Rossellini, die Vorsitzende der Jury einer Nebensektion ist, mittlerweile 61. Und da finde ich es eben ganz schön, wenn man solche Motive dann im Film auch wieder entdeckt. Also Salma Hayek spielt da eine Königin, die frisst dann auf einmal das Herz eines Seeungeheuers, damit sie schwanger wird. Und dann gibt es einen Schnitt und dann ist der Sohn schon 15 Jahre alt, aber Salma Hayek hat noch kein graues Haar und keine Fältchen. Also das fand ich ganz gelungen. Aber ansonsten dieses Märchen, er nimmt das schon ganz ernst, Matteo Garrone, es ist blutrünstig, es geht um Prinzessinnen und Riesen und Seeungeheuer, aber im Grunde entwickelt er für keine der Figuren, denen er doch viel Böses antut, so eine gewisse Sympathie und deshalb bleibt man auch als Zuschauer außen vor, da kann das Seeungeheuer noch so bedrohlich aussehen, man kommt nicht so richtig in die Geschichte, in das Märchen rein. Tag 3 der 67. Filmfestspiele in Cannes mit unserer Kinokritikerin Anke Lewicke. Dankeschön.